Es wirbt CBD und THC, Mozib, BZT und Diamur, die Entspannung, Fiend, die essentiell wie Bethlehem für die Natrin. Heute kannst du mir folgen oder nicht, ich war jetzt richtig motiviert, aber liegen heute im Tag im Bett. Hätte es auf, nur ein Bier und bleiben auf bis um 4. Also auf mit die 4, ist ja, ich glaub schon langsam geht's. Ich jetzt mit lauter Lage lösen, alle Uhren von die Welt. Und so viel Ruhe, die du nicht einmal aus dem Urlaub so kennst. Der Freezy lässt mich nicht in Ruhe, das geht mir so sehr auf die Kuh. Weil ihr Arbeit habt, brauch ich 3 Monate für die Strophen. Ich hab genug für die ganzen Leid und der behinderten Welt. Darum lieg ich lieber in der Hapfen wie ein stinkendes Gesicht. Ich leg keinen Finger mehr und stell mich einfach tot für eine Woche. Dann steh ich auf und sag bei Ort, ich hab das so sehr genossen. Auf alle meine Leibern steht in Großbuchstaben wie Arbeit nix. Weil immer mit To-Do ist nur ein Arsch aus, wie ich so schaut aus. Schön mit dir, schön, ich will so viel als mir. Entspannen, relaxen, aber sicher nicht hacken. Ich will einfach nichts machen, nicht einmal faxen. Chillerst also übertrieben, ich bleib einfach niedlich liegen. Entspannen, relaxen, aber sicher nicht hacken. Ich will einfach nichts machen, nicht einmal faxen. Alter, lass mich chillen, ich will halt nix von der Hocken hören. Egal ob meine 20 Stunden oder die andere halt vorhin irgendwie. Na, ich mach ja keine Musik, schreib keinen Text auf irgendwelche meiner tausenden Beats. Na, ich bin halt chillen daheim oder irgend sowas. Auch auf Kochen hab ich irgendwie ein Nullbock. Ich lass mal was liefern, eine Pizza Standard, wenn mein Gesundheit widerspricht, das ist eine Schandtat. Ist mir wurscht, ich mach das einfach, hab den Gönner-Style halt drauf. Alter, so kommt es öfters, hättest du ein bisschen auf Facebook schon? Was ich tue dann so, also was geht mit der Crowd? Satz es gut drauf, am Entspanner wie ich. Schaut's, dass er Ruhe ist wie bei der Gendarmerie. Ich bin jetzt offline, schreib, komm mehr zurück, gone. Alle meine Fans probiert's halt weiter, es klick. Schön, ich will chill mit dir. Schön, ich will so viel als mir. Entspanner, relaxen, aber sicher nicht wackeln. Ich will einfach nichts machen, nicht einmal faxen. Chill erst also übertrieben, ich bleib einfach niedlich liegen. Entspanner, relaxen, aber sicher nicht hackeln. Ich will einfach nichts machen, nicht einmal faxen. Jetzt wenn der Schweinehund mein allergrößter Haverer ist, kann schon passieren, dass ich bei Zeiten mal das Hackeln vergiss. Hättest du nicht, stresst du nicht, weil was besseres hätte, nämlich einfach nur den Sound, der dir alles vergessen lässt. Ich bin dick und stress und vor Mindborn schlecht. Ich hab den ganzen Tag nix für Scheiß auf Zeitmanagement. Chill mit Tequila in unserer wundervollen Villa, find ich immer wieder prima, sind über drüber chiller. Jeder so viel zu erledigen und Kilo weiß zu hunger, war im Endeffekt verschieb ich alles lieber auf morgen, ist ja egal, oder? Drüber, unser Körper ist voll tankt, mit Chillern ist Entspannung und hinten unser Not. Alter, es hat zu viel Unruhen und lauter dringende Termine, liegen den ganzen Tag am Pool und muss man schwimmen oder liegen. Ein Kaffee und ein Edge, Knochen als möglich, die Couch hat uns fest, alles war als ich klebrig. Schön, ich will chill mit dir, schön, ich will so viel als mir. Entspannen, relaxen, aber sicher nicht hackeln. Ich will einfach nichts machen, nicht einmal faxen. Chill erst also übertrieben, ich bleib einfach niedlich liegen. Entspannen, relaxen, aber sicher nicht hackeln. Ich will einfach nichts machen, nicht einmal faxen. Schön, ich will schön mit dir, schön, ich will so viel als mir.